Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg von YouTube Joggler 66, Stunde der Wahrheit. In diesem Video lese ich den zweiten Teil aus von dem Buch von Alberto Rivera, Die heiligen Väter. Und ich wollte mal eben klarstellen, weil ich mich da vielleicht am Anfang nicht deutlich genug ausgedrückt habe. Also Alberto Rivera kenne ich schon seit Jahren, oder besser gesagt, wofür er stand und wer er war. Nur ich bin halt mit meinen Untersuchungen, die ich letztlich angestellt habe, zufällig eben auf das getroffen, dass es von ihm dieses Buch Die Heiligen Väter gibt und dass es das sogar in Deutsch gibt. Also, was Alberto Rivera gelehrt hat, ist mir schon länger bekannt und vor allen Dingen eben auch der Zusammenhang zwischen dem Vatikan und dem Islam. Natürlich wird es da eine Menge Leute geben, die meinen, das ist Quatsch. Das interessiert mich aber nicht, was die Leute meinen. Schade ist natürlich, wenn ihr in den ersten Teil zurückgeht, dass ihr seht, ich habe eine ganze Menge Links da rein gemacht von YouTube-Filmen und die sind anscheinend alle, ich wusste das auch nicht, hat mir einer kommentiert, nachdem das Video online war, von ja, das Video ist nicht verfügbar. Ich sage, ja, die sind anscheinend alle mehr oder weniger gelöscht und noch ganz wenige Links sind da wirklich aktiv, vor allen Dingen die zu Webseiten sind aktiv und das ist eigentlich das Wichtigste, finde ich persönlich. Die meisten YouTube-Filme da, von denen ich da gesprochen hatte, die ich da reingelinkt hatte, sind gelöscht. Und das ist natürlich schade, aber das ist leider so, das ist die Zensur, die immer wieder zuschlägt. Da steht dann wegen Schändigung des Copyrights, also des Urheberrechts oder aus welchen Gründen noch immer. Ich kann euch nur sagen, die Wahrheit wird auf alle möglichen Arten und Weisen unterdrückt. Und welche Namen die oder welchen Grund die dafür auch immer dran geben, das spielt im Grunde keine Rolle. Es ist immer gegen die Wahrheit gerichtet und die Webseiten, hauptsächlich die im Englischen von Presence of God Ministry von Nicholas, der hat eine wunderbare Webseite, sowas von voll von Kenntnis über, ja, über die Bibel, über den Antichristen, über die falsche Sieben-Tags-Adventistenkirche auch, alles drum und dran. Also auf der Webseite kann man Tage verbringen. Ich habe da auch schon mal 11 Videos gemacht über die Charakteristiken des Antichristen. 11 Videos, knapp 25 Stunden mit Walt Stickel und Tom Fress damals zusammen, hauptsächlich auf Basis eines Papiers von seiner Webseite. Also wirklich ganz, ganz toll, kann ich nur jedem anraten. Und wenn man sich halt diese Untersuchungen anguckt, da muss man ja noch gar nicht mal Alberto Rivera glauben. Da sind ja viele Leute, die sagen, von dem glaube ich nicht. Da sind sogar Leute wie Richard Bennett, den ihr ja auch kennt, von dem Konfessionsvideo, was ich da von ihm hochgeladen hatte, auf Deutsch, also was ich dann vorgelesen hatte, von dem Richard Bennett von Berean Beacon, der sogar behauptet, dass Alberto Rivera niemals ein römisch-katholischer Priester war, weil er den nicht in seinen Unterlagen gefunden hätte, als er römisch-katholischer Priester war. Da muss ich ganz ehrlich drauf antworten. Wenn die Jesuiten doch nicht mal in der Lage sind, ihre eigenen Unterlagen auf die Art und Weise zu fälschen, wie sie das gerne möchten, dann hätten sie den Namen nicht verdient, den sie sich erarbeitet haben in der ganzen Zeit als Regimine militantes Ekklesiae. Also da gebe ich keinen Deut drauf, auf die Meinung von dem Richard Bennett in der Hinsicht. Und wenn man sich dann mal die Webseiten anguckt über seinen Sohn und überhaupt ein bisschen in Alberto Rivera rein recherchiert, dann weiß man schon, dass er ermordet wurde, dass er vergiftet wurde. Und die einzige Frage, die man sich stellen kann, ist, warum haben sie ihn so lange leben lassen? Das ist eine legitime Frage. Aber wisst ihr, Gott hat seine Hände immer im Spiel damit drin. Gott ist immer noch in Kontrolle. Unser Schöpfergott, unser Herr, unser Vater im Himmel hat immer noch die Kontrolle und er beschützt solche Leute so lange, wie es geht. Und er brauchte halt eine bestimmte Zeit, um seine Sachen rauszubringen, seine Erkenntnisse rauszubringen. Und dann, ja, dann hat Gott gesagt von, okay, wird das jetzt eben auch passieren. Er hat seine Aufgabe mehr oder weniger erfüllt. So sehe ich das, so sehe ich das mit mir auch. Ich meine, ich habe meine Krankheit und ich mache meinen Job hier und ich mache meinen Job in diesem System, mit dem ich versuche, Geld zu verdienen. Auch mache ich den im Augenblick sehr, sehr schlecht, aber das ist ja der Punkt nicht. Gott wird uns alle gebrauchen, solange wie er uns braucht. Und ich sage immer, wenn ich meine Gebete abschließe, dass sein Wille geschehe und nicht meiner. Das finde ich sehr wichtig. Ich mache mich vollständig zum Werkzeug Gottes. Und das tue ich auch mit der Lesung von diesem Buch, das ich hoffe, dass euch gefällt. Ich werde jetzt eben mal zwei, drei Paragraphen zurückgehen und werde da dann weiterlesen, wo ich letztes Mal gestoppt habe. Und werde nachher die Aufnahme mit dem Comic weitermachen, sobald er im Comic weitergeht. Aber jetzt im Augenblick lese ich etwas, was im Comic nicht vorkommt. Das ist sowieso nur ein kleines Stück. Aber wie gesagt, ohne weitere große Verzögerung gehen wir jetzt mal eben in das Buch Die Heiligen Väter wieder rein. Folgende Aussagen, die nicht in der Bibel stehen, sind die wichtigsten Bestandteile der katholischen Lehre. Jesus im Himmel ist ein Richter ohne Gnade, der niemandem erlaubt, mit einer Bitte zu ihm zu kommen. Vor seinem Thron sitzt Maria als leidende Mutter, voller Gnade und Verständnis. Sie bittet ihren Sohn um Vergebung und Erbarmen für die Katholiken, die treu zu ihr beten und glauben, dass sie die Erlöserin ist. Die Menschen werden davon überzeugt, Maria hätte bei der Kreuzigung gleichzeitig mit Jesus ihr Blut für die Leiden der Menschheit vergossen. Maria ist die Eintrittskarte für die Ewigkeit, nachdem die Menschen aus dem Fegefeuer kommen. Weil sie durch diese Lehre Angst um ihre Seelen haben, wollen sie sich von dem Glauben an Maria nicht trennen. Dieses verlogene System hat eine irdische Mutter zu einer Gottheit erhöht. Aber Maria war, wie jeder Mensch auch, nur eine Sünderin. Zitat: Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist. Ende Zitat. Römer Kapitel 3, Vers 3 und 24. Nun lesen wir einen Auszug, eine Anmerkung hier, einen Auszug aus dem katholischen Katechismus von 1993 zum Thema Messe und Eucharistie. Präfation, Lobpreis der Gemeinde, der Kirche, der Engel und aller Heiligen. Epiklese, die Kirche bittet den Vater, seinen Heiligen Geist auf Brot und Wein zu senden, damit sie durch dessen Kraft Leib und Blut Jesu Christi werden. Das eucharistische Opfer wird auch für die in Christus verstorbenen Gläubigen dargebracht, die noch nicht vollständig gereinigt sind. Das steht im Konzil von Trient, damit sie in das Reich Christi, in das Reich des Lichtes und des Friedens eingehen können. Im heiligsten Sakrament der Eucharistie ist wahrhaft, wirklich und substanzhaft der Leib und das Blut zusammen mit der Seele und Gottheit unseres Herrn Jesus Christus und daher der ganze Christus enthalten. Auch dies eine Lehre aus dem Konzil von Trient. In ihr, also in dieser Messe, in dem Eucharistus, in der Eucharistie, in ihr wird der ganze und unversehrte Christus, Gott und Mensch, gegenwärtig. Zum Thema Jungfrau Maria steht auch hier, dass sie vom ersten Augenblick ihrer Empfängnis an im Glanz ihrer einzigartigen Heiligkeit erstrahlt, kommt ihr nur Christi wegen zu. Sie wurde im Hinblick auf die Verdienste ihres Sohnes auf erhabenere Weise erlöst. Mehr als jede andere erschaffene Person hat der Vater sie, Zitat, mit allem Segen seines Geistes gesegnet durch die Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Ende Zitat, 1. Epheser, Vers 3. Er hat sie erwählt vor der Erschaffung der Welt, damit sie in Liebe heilig und untadelig vor ihm lebe. Epheser 1, Vers 4. Die ostkirchlichen Väter nennen die Gottesmutter die ganz Heilige oder Panhagia. Sie preisen sie als von jeder Sündenmakel frei, gewissermaßen vom Heiligen Geist gebildet und zu einer neuen Kreatur gemacht. Durch die Gnade Gottes ist Maria während ihres ganzen Lebens frei von jeder persönlichen Sünde geblieben. Maria, Allzeitjungfrau. Ein vertieftes Verständnis ihres Glaubens an die jungfräuliche Mutterschaft Marias führte die Kirche zum Bekenntnis, dass Maria stets wirklich Jungfrau geblieben ist, auch bei der Geburt des menschengewordenen Gottessohnes. Durch seine Geburt hat ihr Sohn ihre jungfräuliche Unversehrtheit nicht gemindert, sondern geheiligt. Die Liturgie der Kirche preist Maria als die Allzeitjungfräuliche. Man wendet manchmal dagegen ein, in der Schrift sei von Brüdern und Schwestern Jesu die Rede. Die Kirche hat diese Stellen immer in dem Sinn verstanden, dass sie nicht weitere Kinder der Jungfrau Maria betreffen. Kommt eine Anmerkung des Übersetzers. Folgende Bibelstelle möchte ich den Ausführungen des Papstes hier entgegenhalten. Ich übrigens auch. Während Jesus noch zu der Menschenmenge sprach, kamen seine Mutter und seine Brüder dazu. Sie standen vor dem Haus und wollten ihn sprechen, und einer aus der Menge sagte zu Jesus: Deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sprechen. Wie wir nachlesen können, Matthäus 12, Verse 6 und 47. Inzwischen waren die Mutter Jesu und seine Brüder gekommen, Markus 3, Vers 31. Ich liebte Maria auch von ganzem Herzen, hätte für sie getötet oder mit Freuden mein Leben für sie gegeben, sagt Alberto jetzt wieder in dem Buch hier, bis ich in der Bibel etwas las, das mich sehr erschütterte. Zitat: Der keine Sünde getan hat, noch ist Trug in seinem Mund gefunden. Ende Zitat. 1. Petrus 2, Vers 22. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Johannes 2, Vers 3 und 4. Diese Verse beunruhigten mich so oder dermaßen, dass ich nicht mehr schlafen konnte. Nachdem ich die Verse in Johannes wiederholt gelesen hatte, ging ich zu einem Rabbiner und fragte ihn, ob das ein Brauch bei den Juden sei, die Mutter mit Frau oder Weib anzureden. Er verneinte dies entschieden. Ein Sohn nennt seine Mutter nie Frau. Das war also eine Vorkehrung von Gottes Seite, um zu verhindern, dass Maria eines Tages vergöttert wird. Jesus nannte sie nie Maria oder Mutter, sondern immer Frau. Aber diese satanische Religion erhöhte und verehrte Maria als Himmelskönigin. Gott hasst das, wie man in den Kapiteln 7 und 44 des Buches Jeremia nachlesen kann. Und da bin ich zur Genüge drauf eingegangen in Herrscher des Bösen und auch in Von Babylon nach Rom von Alexander Hislop. Tim hatte einige widersprüchliche Dinge über die unbefleckte Empfängnis gehört und wollte darüber Näheres erfahren. Um den Glauben an Marias Sündlosigkeit zu erhalten, hat man den Katholiken eingeredet, dass auch Marias Mutter sie ohne Sünde empfangen hat. Somit ist sie auch ohne Sünde geboren und ist Gott dem Vater gleichgestellt. Das macht sie zur Mutter Gottes. Auch die Behauptung, die Katholiken seien von Neuem geboren, war Tim ein Rätsel. Wenn ein Katholik mit Wasser besprengt wird, sprich getauft wird, glauben sie, er sei neu geboren, obwohl er noch ein Säugling ist. Der Katholik lebt in dem Glauben, er sei gerettet oder er sei errettet, solange er zu Maria betet und ihr treu bleibt. Man lehrt den Menschen zu glauben, außerhalb der römisch-katholischen Kirche gäbe es keine Errettung. Oft wird von katholischen Gläubigen behauptet, sie hätten den Herrn Jesus als ihren Heiland angenommen. Doch niemals erklären sie, was sie darunter verstehen. Nun, ich werde Ihnen sagen, was man darunter zu verstehen hat. Und zwar bedeutet es nicht, dass dieser Mensch den auferstandenen Christus in seinem Herzen trägt, sondern dass er Jesus jedes Mal bei der Messe in Form einer Hostie oder Brot zu sich nimmt. Er glaubt, er würde Jesu Leib essen und sein Blut trinken. Es ist nicht zu fassen, aber die katholischen Gläubigen glauben fest daran, dass sich Brot und Wein in echtes Fleisch und Blut Jesu, in seinen Körper also, verändert, sobald der Priester diese weiht. Auch die Buße ist etwas ganz anderes für den Katholiken als für den gläubigen Christen. Eigentlich heißt es auch nicht Buße, sondern Beichte. Es bedeutet nicht, Gott um Vergebung zu bitten, über die Sünden zu trauern und sich von ihnen abzuwenden. Ein Katholik erzählt im Beichtstuhl dem Priester seine Sünden und erhält von ihm Absolution und eine oder mehrere Auflagen, wie zum Beispiel 10-mal den Rosenkranz beten, Kerzen anzünden, auf Knien um die Kirche laufen, etc. Der Priester vergibt die Sünden. Der Priester vergibt die Sünden. Gott wird dabei gar nicht gefragt. Im Gegenteil, man versucht anhand dieser Abbitte Gott zu bestechen. Nun eine kleine Anmerkung des Übersetzers. Eine echte Sündenerkenntnis ist dabei überhaupt nicht vorhanden. Das ist etwas, was ich sonst selber kommentiert hätte, ja. Man muss die Abbitteleistung nur erbringen, um nicht zu viel Schlechtes im Fegefeuer läutern lassen zu müssen. Dass man Gott mit der Sünde betrübt und das ewige Leben aufs Spiel setzt, ist den Menschen nicht bewusst, da es ihnen nicht gelehrt wird. Wenn ein Katholik sich bekehrt hat und sein Leben Jesus anvertraut, kann er, wenn er wirklich errettet sein will, nicht länger in diesem religiösen System bleiben. Geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welcher Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln, und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte heraus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an, und ich werde euch annehmen und werde euch ein Vater sein, und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. 2. Korinther, Kapitel 6, Verse 14 bis 18. Da wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. 2. Korinther, Kapitel 7, Vers 1. Wenn also jemand dem Herrn Jesus gehorchen will, so muss er die katholische Kirche verlassen. Und das gilt auch für alle, die in evangelischen Gemeinden und Freikirchen sind, welche sich mit der Ökumene eingelassen haben. Innerhalb der Ökumene hat die katholische Kirche die Möglichkeit, alles Bibeltreue auf hinterhältige Art zu zerstören, wie wir schon gesehen haben. Und dies nutzt sie natürlich auch aus. Der Herr wird alles, was mit dem katholischen System zu tun hat, aus dessen Seele entfernen und ihm neues Leben schenken. Die katholische Lehre kann nur Angst und Tod bringen. Tja, das hat man ja, glaube ich, ganz gut gesehen, als die Mutter von Alberto Rivera gestorben war. Ich will nun weiter fortfahren und erzählen, aus welchen Aufgaben meine Arbeit bestand, nachdem ich das theologische Seminar in Costa Rica praktisch zerstört hatte. Ich erinnere euch noch mit Maria und der anderen Frau, mit der er da war. Als nächstes wurde ich also nach Rom in den Vatikan versetzt. Dort wurde ich als Jesuitenpriester ordiniert, da ich in meiner vorherigen Arbeit außerordentliches Geschick bewiesen hatte. Ich leistete das höchste Gelübde des Ordens. Ja, was ist denn das? Das ist der Eid der Jesuiten, der Eid des vierten Grades, der Oath of Induction, wie man das so schön heißt. Diesen Eid leistete Alberto Rivera. Ich leistete das höchste Gelübde des Ordens, erhielt einen speziellen Ausweis und eine amtliche Bescheinigung des Ordens für die Arbeit in anderen Staaten. Das seht ihr hier in dem Comic eingeblendet. Bevor ich den Vatikan wieder verließ, wurde ich noch zum Bischof geweiht und empfing eine Bulle. Ja, das ist nach geltendem Recht, werden die wichtigsten Rechtsakten des Heiligen Stuhls, zum Beispiel Verleihung von Konsistorialbenefizien, Zirkumskription von Diözesen, Heiligsprechungen etc. durch Bulle mit Blechsiegel vollzogen. Das Ausgabe von Bullen ist der Apostolischen Kanzlei vorbehalten. Kann man in der Brockhaus-Enzyklopädie nachlesen. Und was das mit der Bulle auf sich hat, hatte ich ja bereits auch schon bei Herrscher des Bösen erwähnt. Diese Bulle war mir vom apostolischen Erben, dem Papst, gewidmet worden. Den Ausweis, das ist ein Identitätsausweis, gab die Regierung Francos im Jahre 1967 aus. Das spanische Sicherheitssystem war genauso streng und mächtig wie die Gestapo im Dritten Reich in Deutschland. Natürlich sind ja beides faschistische Staaten. Das Erstellen dieses Ausweises erforderte eine Menge Dokumente von mir. Er durchlief viele verschiedene Behörden, um seine völlige Gültigkeit zu erhalten und bescheinigte mir, dass ich dem Papst unterstellt war und ausschließlich ihm zu gehorchen hätte. Der Papst hatte also die alleinige Verfügungsgewalt über mich. Als ich Priester werden wollte, glaubte ich, letztendlich die Wahrheit zu finden, wie ich es meiner Mutter am Grab versprochen hatte. Aber mein Herz fand keinen Frieden, und ich wurde immer unglücklicher. Je mehr Erfolg ich im Jesuitenorden hatte, desto mehr fiel mir die Verkommenheit dieser Institution auf. Einmal wurde ich zu einer schwarzen Messe eingeladen, die von einem Jesuitenpriester höheren Ranges in einem nordspanischen Kloster abgehalten wurde. Als ich mich bückte, um seinen Ring zu küssen, erstarrte das Blut in meinen Adern. Auf dem Ring war das Symbol einer Freimaurerloge, den Masonen, Mitglieder einer religiös-philosophischen Geheimgesellschaft mit mystischen Ritualen. Die Freimaurer waren etwas, das ich abgrundtief hasste und gegen die ich kämpfen sollte. Alles in mir brach zusammen, als ich erfuhr, dass der schwarze Papst ebenfalls ein Masone, also Freimaurer und Mitglied der atheistischen Partei war. Mir wurde ganz elend, als ich zudem noch erfuhr, dass der Jesuitenorden in enger Verbindung mit den Illuminaten in London stehen. Ignazio de Loyola, der Gründer des Ordens, war ein Illuminatenmitglied. Alombrados, ja, das war die spanischen Illuminaten in der Zeit. Und die Illuminaten, von denen Alberto Rivera hier spricht, das haben wir ja besprochen in Herrscher des Bösen, wurden aufgerichtet von den Jesuiten durch Adam Weishaupt, der Professor für kanonisches, also Kirchenrecht, an der Jesuitenuniversität in Ingolstadt war, 1776, um den Jesuiten eine andere Organisation zu geben, hinter der sie sich verstecken konnten, während der Zeit, als sie offiziell verbannt waren und halt nicht mehr existierten, so gesagt, offiziell zumindest. Nun, ich war einige Wochen krank, weil ich es einfach nicht fassen konnte, dass sich an der Spitze alle, gegen die ich kämpfen sollte, einig waren. Wegen meiner Vorkenntnisse und Erfahrung in der Arbeit mit Protestanten wurde ich einer ökumenischen Gruppe zugeteilt, die dem Papst unmittelbar unterstand. Die hatte eine Art Polizeifunktion. Die Protestanten wurden aber nicht mehr Heretiker genannt, sondern getrennte Brüder. Das war ja im Zweiten Vatikanischen Konzil so, also zwischen 62 und 65 so beschlossen worden. Und die Atheisten waren auch nicht mehr unsere Feinde. Schaut euch mal Papst Franziskus heute an, ne? Die Sodomiten sind nicht mehr die Feinde, die Atheisten sind nicht mehr die Feinde, die können alle in den Himmel. Und Papst Franziskus sagt, wenn einer schwul ist, wer bin ich denn, um zu urteilen? Ja, nach seiner eigenen Aussage ist er doch Gott. Wenn der nicht urteilt, wer denn dann? Naja. Dies alles, fährt Alberto hier in seinem Buch fort, dies alles geschah mit der Absicht, alle Gläubigen aller Konfessionen in einer Weltkirche zu vereinen und für alle, auch den Ungläubigen, eine Weltreligion zu schaffen. Wir haben uns erfolgreich eingeschleust mit diesem neu erschaffenen Werk. Die dritte Macht nennt sich die charismatische Bewegung, heute auch. Die Protestanten haben diese Brücke nach Rom mit offenen Armen angenommen. Wir schlichen uns dank unserer Agenten auch in die christlichen Fernsehsender und Publikationen ein. Wir wurden als Lehrer, Pastoren und Evangelisten angenommen und predigten die Liebe und die Vereinigung aller Gemeinschaften. Auf diese Art provozierten wir eine neue Erweckung. In folgenden Gemeinden und Versammlungen schleusten wir unsere Agenten ein. Folgt gleich eine Aufzählung. Werde ich auch gleich drüber ein wenig erzählen. Nur vorher möchte ich euch eben mal bekannt geben, dass das nächste Buch, das ich lesen werde, als Untertitel hat, Evangelikale, wohin? Ja, ich habe davon bereits schon 12 von 21 Kapiteln gelesen. Das kommt alles in der nächsten Zeit raus. Und da geht es eben hauptsächlich um diese ökumenische Bewegung. Da geht es eben darum, um die Leute wieder alle unter die Fittiche von Rom zu bringen. Also, in folgende Gemeinden und Versammlungen schleusten wir unsere Agenten ein. Siebentags-Adventisten, Full-Gospel-Businessmen, etwas ähnliches gibt es in Europa auch, wie das dann heißt, weiß ich jetzt nicht, Baptisten, Methodisten, Lutheraner, Presbyterianer, Mormonen, Zeugen Jehovas und so weiter. Wer die Mormonen nicht kennt, das sind auch bekannt unter dem Namen Latter-day Saints oder letzten Zeugen Jesus in der Richtung, heißt es in Deutsch. Wir durchsetzen auch sämtliche Seminare, Universitäten und Colleges. All diese Gruppen sind sehr zurückhaltend geworden in ihrer Kritik an Rom oder der katholischen Kirche. Und in einer Anmerkung sagte er hier: Ich habe sogar erlebt, dass man in einer Baptistengemeinde eher geneigt war, die evangelische Landeskirche und die eigene Baptistenorganisation an den Pranger zu stellen, als dass man den Mund gegen den Katholizismus aufgemacht hätte. Es wird auch in all diesen protestantischen Kirchen die Christlichkeit der römisch-katholischen Institution betont. Ja? Die Christlichkeit der römisch-katholischen Institution wird betont. Das, was es nicht gibt, wird hier betont, weil römischer Katholizismus ist nicht christlich. Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit geoffenbart worden ist, der Sohn des Verderbens, wie wir im zweiten Brief der Thessaloniker, Kapitel 2, Vers 3 lesen können. Aber, und das sage ich jetzt damit deutlich bei, ich, Jörg, das hat Bezug auf die Vergangenheit. Da ging es um, was Paul gelehrt hat, und als es darum ging, darf deutlich zu machen, wer der Antichrist ist. Der Abfall der Kirche, das war spätestens die Zeit, wo Konstantin sich mit dem Mantel des Christentums umgehängt hat und damit das römische Reich, so gesagt, naja, getauft hat, kann man fast sagen, mit dem Christentum. Das war der Abfall. Und der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbart ist, der Sohn des Verderbens, der Papst, den wir dann ja später noch kennen. Wir siegten, indem wir auf Kompromisse eingingen. Ja, auf die Kompromisse, die die anderen machten, Alberto. Fast keiner der protestantischen Pastoren wagten es noch, gegen die katholische Kirche Einwände zu erheben. Wenn die Saat eines Tages voll aufgegangen ist, hat dieses satanische System die Herrschaft in allen Kirchen und Gemeinden übernommen. Das ist der große Abfall, die Entfernung von der Wahrheit Gottes, von welcher die Bibel sagt, dass dies geschehen wird, kurz vor der Wiederkehr Jesu. Wir leben in den letzten Tagen. Das römisch-katholische System wird sehr deutlich in Offenbarung 17 als die große Hure beschrieben. Nachdem sie alle anderen Glaubensrichtungen verschlungen hat, wird sie zur Weltkirche. Eine Anmerkung hier sagt: Zum Anlass einer Eucharistiefeier in einem katholischen Fernsehgottesdienst am 22. September 1996 sagte der Priester, Zitat: So wollen wir heute feiern, was wir sind. Die Weltkirche. Ende Zitat. Man sieht, dieser Begriff ist schon ganz normal geworden und niemand macht sich Gedanken darüber. Das Tier wird sie dazu benutzen, die Macht auf der Welt zu übernehmen. In der Zeit der großen Drangsal. Aber nach 3,5 Jahren wird die Weltkirche vernichtet. Das ist ganz gefährliche Zukunftslehre, die sich hier eingeschlichen hat. Da will ich dann doch mal eben drauf eingehen. 3,5 Jahre Drangsal, ja? 3,5 Jahre, das geht auf Daniel Kapitel 9 zurück. Und das ist eine Lüge, die hier in diesem Buch steht, die ich so nicht übernehmen kann. Das Tier wird sie dazu benutzen, die Macht auf der Welt zu übernehmen in der Zeit der großen Drangsal. Das ist ganz richtig, das streite ich gar nicht ab. Aber nach 3,5 Jahren wird die Weltkirche vernichtet? Ne, das ist nicht richtig. Aber da gehe ich auf die Daniels Kapitel 9, Verse 4 bis 27, da gehe ich in einem anderen Video mal explizit drauf ein, obwohl ich das ja schon gemacht habe in Luther 2017. Könnt ihr euch ja auch anschauen. Auf jeden Fall folgt dir ein Zitat jetzt aus Offenbarung 17, Vers 16, Zitat: Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, und das Tier, diese werden die Hure hassen und werden sie verwüsten und nackt machen. und werden ihr Fleisch fressen und mit Feuer verbrennen. Ende Zitat. Nach der Schlacht von Armageddon kommt der Herr Jesus zurück und vernichtet das ganze satanische Weltsystem. Er wird uns wiedergeborene Gläubige Gerechtigkeit und Frieden schenken für immer und ewig. In dieser Zeit, als ich all diese Wahrheiten erfuhr, war ich so zerschlagen wie noch nie. All meine Hoffnung schwand dahin und ich konnte nur noch von Beruhigungsmitteln leben. Und dann kam der Tag, an dem ich nicht mehr schweigen wollte. Schauen wir uns das hier im Bild an. Ich war einer der Redner auf der Ökumenischen Versammlung Lateinamerikas. Viele protestantische und katholische Führer trafen sich in Guatemala in einem Stadion. 50.000 Besucher waren anwesend. Ich durchbrach die Regeln der katholischen Kirche und fing an, den Menschen dort die Wahrheit über Rom zu erzählen. An meine Worte erinnere ich mich noch gut. Zitat. Wie soll ich ihnen vom Leben predigen, obwohl ich selbst nicht lebe und das System, dem ich diene, nach Tod stinkt? Die Beichtstühle, Maria, das Fegefeuer, die Messe, alles ist Lüge und stinkt nach Tod. Ebenso das Priestertum, welches die Auferstehung Christi leugnet. Kann ich ihnen vom Leben erzählen, obwohl ich sie doch alle betrogen habe? Ich habe mich in ihre Kirchen eingeschleust und sie vernichtet. Ihr seid überzeugt, dass die ökumenische Bewegung geprägt ist von der Liebe und Einheit untereinander. Aber in Wirklichkeit bringt sie den Tod, weil ich nicht euer Bruder bin. Weiter kam ich nicht. Ich hörte hinter mir Rufe. Wir müssen Rivera zum Schweigen bringen. Wie sollen wir ihm den Mund stopfen? Als die Versammlung beendet war, wurde ich sofort abgeführt und mit dem Flugzeug nach Panama gebracht. Von dort aus ging's auf dem schnellsten Weg per Schiff weiter nach Spanien. Meine Begleiter sagten, für das, was du gemacht hast, wirst du zahlen. In Spanien begann der dunkelste Teil meines Lebens. Mit verschiedenen Methoden versuchten sie, meine Einstellung zu ändern. Als man erfolglos blieb, wurde ich nach Barcelona gebracht. Dort war ein Kloster für geisteskranke Priester. Kein Mensch kann sich vorstellen, was das für ein schrecklicher Ort ist. Der Heilige Stuhl beschuldigte mich der Ketzerei. Ihrer Ansicht nach musste ich außerdem verrückt geworden sein. Ich wurde in eine Zelle gesperrt und blieb einige Tage ohne Essen und Wasser. In dieser Zeit musste ich an die 100 Papiere vollschreiben und psychologische Fragen beantworten. Nachts wurde ich gefoltert, sodass ich nicht mehr schlafen konnte. Dauergeräusche etc., Psychofolter, ja, genau dasselbe, was sie in Waco gemacht haben. Erkundigt euch mal, 1993. Ich war krank und völlig erschöpft. Man versuchte mich so weit zu bringen, alles Gesagte zu widerrufen und mich wieder zur einen Kirche, zur Heiligen Mutterkirche, zurückzubekennen. Doch ich blieb standhaft. Nach zwei besonders brutalen Verhören verlor ich auch noch die letzte Hoffnung. Da mir jetzt sowieso alles egal war, sagte ich meinen Folterknechten, wenn alle Katholiken, die von uns so übel belogen werden, sterben und in die Hölle kommen, was werden wir ihnen später zu unserer Verteidigung sagen? Ein Götze kann sie nicht retten. Sogar Maria hat gesagt, was irgend euch Jesus sagt, das tut. Was wir über Maria sagen, ist gelogen. Die Bibel bezeugt das. Ihr seid überzeugt, für Gott zu töten, aber ihr tut es für den Teufel, denn ihr seid seine Kinder. Nach diesen Worten drückte mir einer meiner Folterknechte den Hals zu und schrie, »Halt's Maul, Rivera! Du sprichst wie ein Protestant! Du allein bist der, der den Glauben vernichtet, den Glauben an unsere gesegnete, jungfräuliche Mutter Maria! Ich brech dir das Genick!« Ich wurde mit Elektroschocks misshandelt und man gab mir Drogen. Nach zwei Monaten bekam ich durch diese Torturen Harnblasenentzündung und verlor alle meine Empfindungen. Nach drei Monaten konnte ich nicht mehr atmen. Ich wurde in eine eiserne Lunge gesteckt. Doch durchlebte ich immer aufs Neue den Tod meiner Mutter. Ich sah mich in der gleichen Lage, war verrückt vor Angst und davon überzeugt, in die Hölle zu kommen. In diesem dunkelsten Augenblick kam der Herr Jesus zu mir, gab mir die Kraft zum Leben, und diese Worte aus der Heiligen Schrift. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Johannes Kapitel 8, Vers 1 und 32. Ich bat Jesus um Vergebung aller meiner Sünden, und in diesem Augenblick floss das Leben durch meinen Körper. Er hat mich errettet und geheilt. Von diesem Moment an war ich frei. Gottes Liebe erfüllte mich völlig, als ich erkannte, dass Jesus Christus der Herr und Schöpfer des Kosmos ist. Er war in der Welt, und die Welt wurde durch ihn, und die Welt kannte ihn nicht. Johannes 1, Vers 10. Nachdem Gott auf vielfältige und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Hebräer Kapitel 10, Vers 12. Er ist der allmächtige Gott und Messias Israels. Er war in seinem himmlischen Vater gehorsam, ging ans Kreuz und vergoss sein kostbares Blut. Für uns, um uns von unseren Sünden reinzuwaschen. Wer ist schon bereit, für andere einen so hohen Preis zu bezahlen? Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Johannes Kapitel 3, Vers 16. Kein katholischer Priester kann den Herrn Jesus auf die Erde zurückrufen, um diesen schrecklichen Leidensweg zu wiederholen, wie es angeblich in der Messe geschieht, in der Eucharistie. Dieser aber hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Hebräer Kapitel 10, Vers 12. 3 Tage nach seinem Tod ist Jesus auferstanden und sitzt zu Rechten Gottes im Himmel. Wir brauchen keine Priester mehr als Mittler. Da wir nun einen Hohepriester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in der gleichen Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Hebräer Kapitel 4, Verse 4 bis 16. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9. Also ist der Herr Jesus Mittler für uns bei Gott. Wir können direkt zu Jesus kommen. Ehre sei Gott. Ich befreite mich aus der eisernen Lunge und entfernte alle Schläuche und Kanülen aus meinem Körper. Auf die verwunderten Fragen, was geschehen sei und wer mich aus dem Gerät befreit hatte, antwortete ich, dass mir Jesus das Leben neu geschenkt hat. Eine Woche später wurde ich aus der Psychiatrie entlassen. Man schickte mich ohne Begleitung nach Madrid, was ich kaum fassen konnte. Mal sehen, dass ich das ein bisschen besser hinkriege. So. In Madrid erwartete mich ein Jesuitenpriester, ein vatikanischer Wachhund, ihr zuverlässigster Mann. Ihn zu beschreiben fällt schwer, aber er war so, dass er sogar die Erde hasste, auf der er lief. Dieser Mann bearbeitete mich einige Tage lang mit sämtlichen Methoden der Jesuiten, um mich wieder in den päpstlichen Dienst zurückzunötigen. Ich erzählte ihm jedoch, wie ich errettet wurde, und mit der Bibel bezeugte ich ihm die Wahrheit meiner Worte. Gottes Wort berührte sein Herz, und er fing an, zu meiner Verwunderung zu weinen. Dann händigte er mir meinen Pass aus und alle Dokumente zum Verlassen Spaniens. Mit den Worten, Alberto, verlasse dieses Gefängnis so schnell wie möglich und kehre nie wieder zurück. Ich glaube, Christus wird dir mit seinem Licht den Weg weisen. Folge ihm, Alberto. Bete für mich. Schreibe nicht. Bete nur. Mit diesen Worten ließ er mich gehen. In dieser Nacht verließ ich Spanien mit nur 40 Cent in der Tasche. Ich brach mit dem System. Die Herren im Vatikan brachte ich zum Schweigen. Sie konnten es nicht fassen, dass ich geflohen war. Mein Leben hat sich seitdem völlig verändert. Ich diene dem Herrn. Tim war sichtlich beeindruckt durch Albertos Erzählung. Eine Frage ließ ihn nicht los. Was muss ein Pastor tun, um eventuelle Spione aus seiner Kirche oder Gemeinde zu vertreiben? Und wie kann es ihm gelingen, Katholiken für Christus zu gewinnen? Meine Antwort ist, der Pastor muss schon sehr tapfer sein und von der Kanzel die Wahrheit verkünden. Er muss den Mut haben zu sagen, dass die Katholiken nach der Bibel keine Christen sind. Am schwersten wird es sein, ihnen zu sagen, dass sie, wenn sie mit diesem Glauben ins Fegefeuer sterben, niemals das ewige Leben erhalten. Denn dieser Glaube ist nicht auf Christus und sein für uns vergossenes Blut, sondern das von den Sündern reinigt, gegründet. Der katholische Glaube ist auf ihr eigenes, von Menschen erdachtes System begründet. Kommt eben aus Babylon. Deswegen habe ich gelesen von Rom nach Babylon oder von Babylon nach Rom, besser gesagt. Wer wird diese Courage, diesen Mut aufbringen, so zu predigen, fragte Tim entmutigt. Ja, die Frage stelle ich Jörg mir auch verdammt oft, deswegen mache ich diese Lesung in der Hoffnung, dass einige Leute aufstehen und es endlich begreifen. Ich antwortete ihm, also Alberto, ich werde das tun, weil ich diese Menschen liebe. 800 Millionen Katholiken, und heute doppelt so viel übrigens, 2016, 800 Millionen Katholiken müssen mit dieser Botschaft des Lebens erreicht werden. Sie sind in ihrer Institution dazu verführt worden, Baal zu verehren, den Sonnengott. Mein Herz brennt für diese armen Menschen. Die Heilige Schrift sagt, geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Denn ihre Sünden sind angehäuft bis zum Himmel und Gott hat ihrer Ungerechtigkeit gedacht. Offenbarung 18, Vers 4 und 5. Wie willst du das tun, Alberto? Ich habe keine Ahnung, Tim. Nur Gott allein weiß, wie das geschehen soll. Und dann geht es über in den zweiten Teil. So, bevor ich jetzt aber das Video abschließe, gehe ich noch mal ein bisschen weiter hinten in das Buch rein. Es gibt hier ein Nachwort und Zeugnis des Übersetzers und das möchte ich noch mal eben lesen und dann werde ich auch die Gelegenheit ergreifen, ein paar von den Begriffen zu erklären, die wir im Lauf der Buchlesung dann weiterhin noch gegenkommen. Also das Buch selber habe ich jetzt gestoppt und muss noch ungefähr 40 Seiten lesen, aber ich mache jetzt erstmal das Nachwort und Zeugnis der Übersetzer. Dieser Lebensbericht, sagt also der Übersetzer dieses Buches, ist nach meinen Recherchen nur in Amerika verlegt worden. Kopien dieses Buches gibt es, soweit ich weiß, nur auf Kroatisch. Zwar gibt es in Deutschland verschiedene interessante Sachbücher über die katholische Kirche, aber noch interessanter sind doch persönliche Erfahrungen. Ich danke Gott, dass er uns diese Lebensgeschichte zum Übersetzen in die Hände gegeben hat. Die Übersetzungsarbeit, das Überarbeiten und die Reinschrift dauerte fast 4 Jahre. Zwischenzeitlich musste ich immer wieder pausieren, weil die Angst vor eventuellen Konsequenzen stärker war. Vor allem, als mir bewusst wurde, was in diesem Jesuiteneid steht. Ja, da kommen wir ja nochmal zu, wenn ich den mal ganz in Deutsch erkläre. Übrigens, das Video, was hier läuft, wo ich das jetzt hier vorlese, ist das vom Ex-Jesuiten Alberto Rivera und andere, die auf die Klarheit sprechen oder die Wahrheit sprechen über die jesuitische Infiltration. Ein Video von Zeitgeist Explorateur auf dem Englischen, das ich hier nebenbei laufen lasse. Dann habe ich ein paar interessante für euch laufende Bilder, während ich hier lese. Nun, der Übersetzer fährt fort. Als ich mit meiner Schwester in Christo anfing, diese Lebensbeschreibung aus dem Kroatischen zu übersetzen, war ich noch sehr skeptisch. Das kommt wahrscheinlich oder passiert wahrscheinlich vielen meiner Zuhörer auch. Vieles kam mir übertrieben vor. Je länger wir jedoch daran arbeiteten, desto plausibler wurden die Dinge für mich. Nicht zuletzt die Angriffe Satans bestärkten mich in dieser Arbeit. Trotz alledem hatte ich viel Freude dabei. Sehr vieles war mir bekannt durch meine Vergangenheit, zwar nicht in Verbindung mit der katholischen Kirche, denn ich war nie katholisch, wohl aber durch vielfältige okkulte Praktiken, die ich ausgeübt habe. Also, der Übersetzer, nicht ich, Jörg. Vor meiner Geburt, oder besser gesagt, vor meiner Wiedergeburt als Christ, hatte ich mein Leben Satan übergeben. Ja, das hatte ich auch, ich wusste es nur nicht. Ich war zwar in keinem Zirkel, aber durch meine Fähigkeit, Situationen geistig zu manipulieren und meine Kenntnisse des Kartenlegens, der Kräuterkunde, bestimmter Rituale und die Nutzung von Drogen zur Bewusstseinserweiterung, war ich vollständig in Satans Hand. Als ich dann durch Gottes Gnade Jesus als meinen Herrn annahm, wurde ich zeitweise sogar körperlich von Dämonen angegriffen oder hatte wahnsinnige Depressionen. Doch der Herr hat mich all die Jahre durchgetragen. In meiner Zeit als Hexe faszinierte mich vor allem das alte Babylon und die ägyptische Mythologie. Von daher konnte ich so manches hinzufügen. Bei geschichtlichen Daten habe ich im Brockhaus nachgeprüft. Ich möchte dem Herrn nochmals dafür danken, dass er mir die Kraft gab, dieses Buch fertigzustellen. Ich will dafür beten, dass er den Lesern die Augen für die Wahrheit öffnet und jeder Einzelne ihm vertraut und sein Leben danach ausrichten wird. Und ich, Jörg von Joggler 66 von Stunde der Wahrheit, möchte da Folgendes hinzufügen. Ich werde in der Zukunft auch ein Video machen, wo ich mein Zeugnis ablege, über meinen Werdegang, meine Herkunft, dass ihr ein bisschen besser versteht, wer ich bin und warum ich heute bin, wie ich bin. Das habe ich in Englisch mehr oder weniger schon mal gemacht. Wer das anhören will, der muss sich die erste Show anschauen von Nothing But The Truth in der Spielserie. Aber ich finde dieses Buch deswegen sehr wichtig, weil hier geht es ja gar nicht darum, was Alberto Rivera über die Verbindung zwischen dem Vatikan und dem Islam aufdeckt. Das ist ja das Comic Nummer 6, der Prophet. Das geht ja hier gar nicht drum. Alberto sieht die jetzt übrigens gerade eben in dem Bild hier. Nun, ich habe das deswegen gemacht, weil ich ja auch das Video von Richard Bennett euch gebracht habe. Bekehrung eines römisch-katholischen Priesters unserer Zeit. Der Mann war 22 Jahre in der römisch-katholischen Kirche gefangen und wurde durch Jesus Christus, will ich mal so sagen, freigesetzt von der römisch-katholischen Kirche. Genau dasselbe ist Alberto Rivera passiert, der Zeit seines Lebens Jesuit war. Und ihr habt ja gesehen, wie er als kleiner Junge in dieses Seminar eingekommen ist. Er hatte gar keine Wahl. Er wusste ja gar nicht besser und war von seiner Mutter von klein auf an sehr katholisch erzogen worden. Er wusste gar nicht besser. Und so passiert es doch den meisten von uns. Wir wissen ja gar nicht besser. Erst wenn Jesus uns auf die Schulter klopft, mehr oder weniger, um das mal so lapidarisch oder einfach auszudrücken, dann haben wir die Möglichkeit, unser Leben auch irgendwo zu verändern oder überhaupt erstmal zu sehen, dass wir überhaupt leben und was Leben überhaupt ist und was für ein wunderbares Geschenk uns Gott mit diesem Leben gegeben hat und welches bessere Geschenk er uns noch verspricht, wenn wir durchhalten in dieser Welt, die von seinem Feind regiert wird, weil der Mensch es zugelassen hat, sich von Gottes Wort zu entfernen, durch Liebe, in dem Fall der Verleitung der Schlange zu hören, anstatt Gott, dem Vater. Aber das geht jetzt zu weit, um da jetzt auch noch tief einzugehen. Ich wollte nur eben sagen, meine Motivation für das Lesen dieses Buches von Alberto Rivera, die Heiligen Väter, wie sich das nennt, ist hauptsächlich deswegen, weil ich Menschen die Möglichkeit geben will, aufgrund seines Zeugnisses, aufgrund seiner Erfahrungen, aufgrund dessen, was er über die Bibel hier alles drin schreibt, selbst zu der Erkenntnis der Wahrheit zu kommen und auf den schmalen Weg von Jesus Christus wandeln zu können, der in den Himmel führt. Anstatt einen der breiten Wege, wie alle Wege, die nach Rom führen, zu nehmen und die in die Verderbnis, in das Verderben führen. Nun, ich will es auch jetzt nicht zu lange machen, ihr habt ja schon fast 50 Minuten von dem Video geschaut, glaube ich. Ich will nur noch mal kurz in den Anhang jetzt gehen, weil hier gibt es Auszüge aus dem katholischen Katechismus und das ist interessant, um natürlich hier und da mal ein paar Begriffe zu erklären, mit denen wir im Laufe des weiteren Lesens des Buches konfrontiert werden. So zum Beispiel ist es doch wichtig zu erfahren, dass Exorzismus in einfacher Form wird der Exorzismus bei der Feier der Taufe vollzogen. Wusstet ihr das? Das habe ich in Von Babylon nach Rom ja auch schon angesprochen. Die Taufe, die Kindertaufe, ist eine Form des Exorzismus. Der feierliche sogenannte große Exorzismus darf nur von einem Priester und nur mit Erlaubnis des Bischofs vorgenommen werden. Und dieser große Exorzismus ist halt nicht die Taufe, das ist der kleine, das ist der Exorzismus in einfacher Form. Der große Exorzismus ist das, wie der Film, wenn man sich zum Beispiel den Film anguckt aus den 70er Jahren da, The Exorcist, ne? Der Exorzist. Ja, welche Wörter muss man denn hier nochmal erklären? Gebet zum Beispiel. Das Evangelium offenbart uns, wie Maria gläubig betete. Ja, vergesst nicht, das sind Auszüge aus dem katholischen Katechismus, was ich vorlese, ist ganz wichtig. Das Evangelium offenbart uns, wie Maria gläubig betete und Fürbitte einlegt. In Kanaan bittet die Mutter Jesu ihren Sohn um das Nötige für das Hochzeitsmahl. Weil Maria uns ihren Sohn Jesus gibt, ist sie, die Mutter Gottes, auch unsere Mutter. Wir können ihr alle unsere Sorgen und Bitten anvertrauen. Sie betet für uns, wie sie für sich selbst gebetet hat. Mir geschehe nach deinem Wort. Das lehrt der römische Katechismus. Und wichtig ist, meine lieben Zuhörer und Zuschauer, Katholiken wird abgeraten, wenn nicht sogar verboten, die Bibel zu lesen. Sie müssen dem Katechismus folgen, der menschlichen Tradition und der menschlichen Lehre. Und wenn man dann halt so etwas liest, ist es leicht, um so indoktriniert zu werden. Häresie nennt man die nach dem Empfang der Taufe erfolgte beharrliche Leugnung einer mit göttlichem und katholischem Glauben zu glaubenden Wahrheit oder einem beharrlichen Zweifel an einer solchen Glaubenswahrheit. Lehramt, auch wichtig. Die höchste Stufe in der Teilhabe an der Autorität Christi wird durch das Charisma der Unfehlbarkeit gewährleistet. Diese reicht so weit wie das Vermächtnis der göttlichen Offenbarung. Sie erstreckt sich auf alle Elemente der Lehre, einschließlich der Sittenlehre, ohne welche die Heilswahrheiten des Glaubens nicht bewahrt, dargelegt und beobachtet werden können. Die Unfehlbarkeit des Lehramtes der Hirten erstreckt sich auf all jene Elemente der Lehre, auch der Sittenlehre, ohne die sich die Heilswahrheiten des Glaubens nicht bewahren, dagegen darlegen und beobachten lassen. Weiter gibt es nach dem römischen Katholizismus hier 7 Sakramente. In der Bibel gibt es 2. In der römisch-katholischen Kirche gibt es 7. Die Taufe, die Firmung, die Eucharistie, die Buße, die Krankensalbung, die Weihe, die Ehe. Zum Beispiel über die Taufe wird hier geschrieben, die Salbung mit dem heiligen Christlamm, ein vom Bischof geweihten wohlriechenden Öl, bedeutet, dass dem Neugetauften der Heilige Geist geschenkt wird. Wer kann die Taufe empfangen? Fähig zum Empfang der Taufe ist jeder Mensch und nur der Mensch, der noch nicht getauft ist. Tja, steht hier irgendwas vom Glauben an Jesus Christus wie in der Bibel? Nein. Taufe von Kindern. Da die Kinder mit einer gefallenen und durch die Erbsünde, das ist auch eine typisch falsche katholische Lehre, befleckten Menschennatur zur Welt kommen, bedürfen auch sie der Wiedergeburt in der Taufe, um vor der Macht der Finsternis befreit und in das Reich der Freiheit der Kinder Gottes versetzt zu werden, zu der alle Menschen berufen sind. Dass die Heilsgnade ganz ungeschuldet ist, tritt in der Kindestaufe besonders klar zutage. Die Kirche und die Eltern würden dem Kind die unschätzbare Gnade vorenthalten, Kind Gottes zu werden, wenn sie ihm nicht schon bald nach der Geburt die Taufe gewährten. Die Taufe ist für jene Menschen heilsnotwendig, denen das Evangelium verkündet worden ist und die die Möglichkeit haben, um dieses Sakrament zu bitten. Dies ist ein kleiner Auszug aus dem katholischen Katechismus 1993. Vieles sieht auf den ersten Blick normal aus. Man ist geneigt zu denken, das hört sich doch so an wie in der Bibel. Man darf aber nie den Hintergrund außer Acht lassen, zum Beispiel bei der Taufe. Wie viele Menschen wurden zwangsgetauft? Im Prinzip ist die Kindertaufe auch eine Zwangstaufe. Wenn man die Abschnitte genau liest und mit dem vergleicht, was Gott uns sagt, findet man zweifelhaft die zweifellos findet man zweifellos die Zweideutigkeiten heraus. Ja. Gut, der nächste Teil geht über die Krankensalbung und Krankenkommunion, das Sterbesakrament, der Rosenkranz. Volkstümliche Gebetsreihung, 15 Gebete aus je einem Vater unser, 10 gegrüßet seist du Maria und einem abschließenden Ehre sei dem Vater. Jedes Gesetz dient der Betrachtung eines Geheimnisses aus dem Leben Jesu, das nach dem deutschen Brauch jedem Ave Maria eingefügt wird. Zum Abzählen der Gebete benutzt man eine Gebetsschnur, auf einer Schnur aufgereihte Perlen, dem Rosenkranz. Solche Gebetsformen führen zu innerer Ruhe, zu einem Verweilen in der Atmosphäre des Gebets. Man sieht, alles hat seine vorgeschriebene Form. Auf diese Art ist natürlich kein persönliches Gespräch mit Gott möglich. Ähnliche Rituale gibt es auch im Okkultismus und im Buddhismus und im Hinduismus und im Islam, allen Religionen, die aus Babylon kommen. Nun, was können wir denn hier noch lesen? Über die Inquisition zum Beispiel. War in der römisch-katholischen Kirche des Mittelalters ein Verfahren zur Ausforschung jener Christen, die von der offiziellen Lehre abwichen, also der katholischen Lehre. Bei diesem kirchlichen Strafprozess war das Amt des Anklagevertreters und des Richters in einer Hand. Das Ganze war ursprünglich als Ausschlussverfahren bedacht, artete aber mit der Zeit aus. Man berief sich auf folgende Bibelstellen: Matthäus 18, Vers 15 bis 18 und 1. Korinther Kapitel 5, Vers 1. Die alte Kirche beschränkte sich anfangs noch auf Ermahnungen. Augustinus, der zwischen 354 und 430 lebte, den hatten wir, glaube ich, auch schon im Buch besprochen oder kommt später noch drin vor, forderte aber dazu auf, Ketzer zwangsweise von den Lehren der Kirche zu überzeugen. Als das Christentum schließlich toleriert und zur Staatsreligion wurde und dabei Kirchen und Staatsinteressen im Einklang waren, erließen die Kaiser Gesetze, die Amtsenthebung, Beschlagnahme von Besitz, staatliche Strafen und Verbannung zur Folge hatten. Seit dem 4. Jahrhundert wurde die Todesstrafe gegen Manichäer und Donatisten verhängt. Also Manichäer sind Anhänger von Mani aus Babylonien, gekreuzigt 276 nach Christus, und gestiftete Religion aus Altpersien und christlichen Vorstellungen. Im Osten wurden sie verfolgt bis ins 13. 14. Jahrhundert nach Christus, im Westen bis ins 5. Jahrhundert. Donatisten nach Bischof Donatus aus Karthago, ist eine kirchliche Partei im 4. Jahrhundert in Nordafrika, forderten Sittenfreiheit und Kirchenzucht. Im 12. Jahrhundert einigten sich Kaiser und Papst auf ein gemeinsames Vorgehen gegen Ketzer. Bischöfe übernahmen Ketzerbefragung und die weltliche Gewalt übernahm die Bestrafung. Die eigentliche grausame Inquisition führte Papst Gregor IX. Im Jahr 1231 ein. Für unbußfertige und rückfällige Abweichler führte er Folter und Feuertod durch Scheiterhaufen ein. Alle, zwischen Anführungsstrichen, Christen waren zur Ketzerjagd verpflichtet. Ja, also alle Katholiken waren zur Jagd auf Christen verpflichtet. So muss man das lesen. Thomas von Aquin, den habe ich ja auch schon öfter mal erwähnt, zwischen 1225 und 1274 lehrte unter anderem in seinem Summa Theologica, Zitat, was die Ketzer belangt, so haben sie sich einer Sünde schuldig gemacht, die es rechtfertigt, dass sie nicht nur von der Kirche vermittels des Kirchenbannes ausgeschieden, sondern auch durch die Todesstrafe aus dieser Welt entfernt werden. Ist es doch ein viel schwereres Verbrechen, den Glauben zu verfälschen, der das Leben der Seele ist, als Geld zu fälschen, das dem weltlichen Leben dient. Ende Zitat. Unzählige Menschen wurden durch die vom Papst vorgeschriebenen Foltermethoden ermordet. Inquisitionsverfahren wurden geheim durchgeführt. Erst was die Folter erpresste, war rechtskräftiger Beweis. Der Inquisitor Konrad von Marburg, den der Papst einen heiligen Mann nannte, wurde von einer aufgebrachten und verzweifelten Volksmenge erschlagen. In Sevilla in Spanien wurden 4000 Menschen verbrannt, 30.000 zu schwersten Strafen verurteilt. Kreuz und Folter standen unmittelbar nebeneinander. Die Marterwerkzeuge wurden mit Weihwasser besprengt. Das Ketzergericht fehlte den Heiligen Geist um Beistand. Das Ketzergericht flehte den Heiligen Geist um Beistand an. Ketzer und Juden, die bereuten, mussten eine Kleidung tragen, die sie äußerlich kennzeichnete. Hinrichtungen waren wahre Volksfeste. Bisweilen wurden sogar die Knochen von Ketzern ausgegraben und verbrannt. Die Nachkommen wurden über 3 Generationen für ehrlos erklärt und ihr Vermögen eingezogen. Daher kommt der enorme Reichtum dieser Kirche. Ihre ganzen Schätze sind mit Blut besudelt. Der Aufgabenbereich wurde mit der Zeit erweitert und man verfolgte zum Schluss alles, was irgend nicht in das kirchliche Weltbild passte. Dazu gehörten Alchemisten, Zauberer, Hexen, Wahrsager, Protestanten, Juden, Judenchristen, also messianische Juden, das sind also Juden nach dem Blut, die Jesus akzeptiert haben, maurische Christen und Baptisten. Das Betätigungsfeld der Inquisitoren waren vor allem Portugal, Frankreich, Holland, Deutschland, Lateinamerika und Spanien, wo die Inquisition erst 1843 eingestellt wurde. Nee. In Spanien wurde die Inquisition wirklich erst eingestellt mit dem Tode Francos. Ach, 1900 und schlag mich tot, 76 glaube ich, ist der verstorben. Hatte ich ja schon mal an anderer Stelle drüber gesprochen. Verschiedene Inquisitoren wurden später zu Päpsten oder wurden heilig gesprochen. Die Archive der Inquisitoren werden vom Vatikan bis heute unter Verschluss gehalten. Bis in die heutige Zeit besteht das Inquisitionstribunal fort unter dem Namen Congregatio Sancti Officii, Glaubenskongregation. 1971 wurde es, zwischen Anführungsstrichen, reformiert. Betroffene erhalten keine Akteneinsicht. Betroffene können ihren Verteidiger nicht frei wählen, haben keine Möglichkeit, Berufung einzulegen. Luther, Zwingli und Calvin waren genauso intolerant wie die katholischen Verfechter der Inquisition. Naja, also da bin ich nicht so ganz mit einverstanden, weil hier wird auch eine Menge Dinge erzählt, die die Jesuiten über Luther erzählen. Ja. Aber Inquisition heute, fährt das hier fort, am 3. Juli 1907 wurden 65 modernistische Irrtümer verdammt und in allen katholischen Bistümern Überwachungsausschüsse eingerichtet, die die Geistlichen einschließlich der Kardinäle überwachen sollten. 1910 wurde der Antimodernisten-Eid von allen Professoren, allen Personen geistlichen Standes, allen Angestellten der bischöflichen Kurie, allen Angestellten der vatikanischen Einrichtung, allen Predigern und Oberen der geistlichen Orden und Kongregationen dazu aufgefordert. Am 29. Juli 1908 wurde die Bezeichnung Heilige Kongregation der römischen und katholischen Inquisition zur Kongregation des Heiligen Offiziums umgewandelt. Unter dem neuen Namen blieben alte Funktionen allerdings behalten. Zwischen 1929 und 1942 unterstützten die Päpste den Antikommunismus und förderten Hitlers Bundesgenossen Mussolini und Spaniens Diktator Franco. 1949 schloss Papst Pius XII. Per Dekret der Kongregation des Heiligen Offiziums alle Kommunisten aus der Kirche aus und verbot allen Gläubigen, Schriften dieser politischen Richtung zu lesen. 1953 löste das Heilige Offizium in Frankreich das Institut der Arbeiterpriester auf. Da diese sich mit kommunistischem Gedankengut einließen, brachte man sie in Klöster zur Umerziehung. Tja, jetzt wissen wir, was das bedeutet, durch Alberto Riveras Schilderung, das ich ja gerade vorher vorgelesen hatte, wo er zur Umerziehung in Spanien in diesem Kloster war. Ne? Da hatten wir ja drüber gesprochen. 1962 bis 1965 sagte der englische Erzbischof auf dem Vatikanischen Konzil, Zitat, es versteht sich, im 20. Jahrhundert ist es bedeutend schwerer, jemanden ins Gefängnis zu bringen oder gar zu töten, aber die Inquisition fährt fort, die Menschen zu entehren und ihr Schicksal zu zerstören. Ende Zitat. 1965 änderte Paul VI. Die Bezeichnung Oberste Kongregation des Heiligen Offiziums in Kongregation für die Glaubenslehre. Sie hat den Auftrag, neue Lehren und neue Meinungen zu prüfen und behielt das Recht, Bücher zu zensieren. 1966 wurde der Index offiziell abgeschafft, aber das Lesen der verurteilten Bücher bleibt Sünde. Und da steht auch die Bibel drauf. Folter. Die beliebteste Art der Folter war die Räderung. Dabei wurde der Körper gedehnt und die Glieder verrenkt. Das Opfer lag rücklings auf der Felge des Rades, seine Arme wurden über dem Kopf in die Höhe gezogen, bis die Schultern ausgerenkt waren. Da lese ich gleich noch mal was weiter. So, wenn es über Inquisition geht, habe ich mal eben das Video verändert. Das ist von meinem Video Richard Bennett, Catholic Inquisition and the Torture Tools. Und das könnt ihr auf meinem zweiten Kanal euch anschauen. Da geht es um Folter. Und das passt ja dann ein bisschen mehr zu dem, was ich jetzt gerade eben hier lese in den letzten Minuten dieses Videos. Also die beliebteste Art der Folter war die Räderung. Dabei wurde der Körper gedehnt und die Glieder verrenkt. Das Opfer lag rücklings auf der Felge des Rades, seine Arme wurden über den Kopf in die Höhe gezogen, bis die Schultern ausgerenkt waren. Der Gefolterte war unbeweglich und man konnte ihn so der Geißelung unterwerfen. Beim Rad mit Feuer und Eisen wurden verschiedene Körperteile gleichzeitig gebrannt und zerrissen. Die Leiter diente ebenfalls zur Dehnung und zur Ausrenkung der Arme. Andere Werkzeuge ermöglichten es, den Verurteilten öffentlich zur Schau zu stellen, wie man das auch von dem an den Prangerstellen kennt. Es gab eigens hergerichtete Balken mit halbrunden Aussparungen, die, wenn die Balken zusammengefügt wurden, Löcher bildeten, um Füße, Hände und Hals einzuschließen. In der Gerichtsbarkeit der christlichen Kaiser blieb die Folter ein selbstverständlicher Bestandteil. Die Geißelung sollte bei den Gerichtsverfahren eine Sinnesänderung hervorrufen oder Geständnisse erzwingen. Besonders grausam wurden die Beginen, das sind asketische Klosterfrauen, und Begardner, das sind Bettler, im 14. Jahrhundert verfolgt. Laienfrömmigkeit, die von der Kirchenlehre abwich, wurde in keiner Weise geduldet. So, jetzt geht es noch weiter mit Augustinus und ein paar anderen Sachen wie Fegefeuer und Freimaurer und. Das erspare ich uns alles. Das Video war jetzt lang genug. Ich hatte jetzt von Alberto den ersten Teil abgeschlossen und werde ja fortfahren das nächste Mal mit dem zweiten Teil in dem Buch. Das wird dann das dritte Video. Ich habe ein bisschen erzählt von der Geschichte des Übersetzers. Fand ich auch nicht verkehrt, das mal hier zu erwähnen. Das Nachwort der Übersetzer, dass man auch ein bisschen eine Ahnung hat, wie sind die Leute dazu gekommen, das Buch zu übersetzen. Und ich finde es schön, dass sie es getan haben. So können wir das heute nachlesen. Und die Begriffserklärung, ja sicher, die Folter und die Inquisition sind wichtig, weil man darf nicht vergessen, Alberto Rivera war ein Jesuit und die Jesuiten sind ein militärischer Orden, der ja nur gegründet wurde, um dafür zu sorgen, dass die Protestation, also dass der Protestantismus aufgelöst wird. Die Konterreformation oder Gegenreformation, das ist der Orden der Jesuiten, von denen Alberto Rivera lange Zeit seines Lebens ein aktiver Teil war. Und ein Zeugnis von einem solchen aktiven Jesuiten kenne ich sonst nicht. Wir kennen Bücher von anderen aktuellen Jesuiten, wie zum Beispiel Malachi Martin, der ja geschrieben hat unter anderem The Keys of This Blood, aber wir kennen keine Geständnisse von einem Jesuiten, der sich jemals zu Jesus bekehrt hat. So, dann schließen wir ab hier mit Michael Desemlian im Bild, ein Mann, den ihr in der Zukunft noch viel besser kennenlernen werdet. Und ich werde euch dann schon noch sagen, warum. Aber jetzt beende ich hiermit meine Lesung zum der zweite Teil von Die Heiligen Väter über Alberto Rivera und sein Geständnis und seine Lebensgeschichte, seine Erfahrung, die er mit uns teilt. Und freue mich dann zusammen auf das nächste Video. Okay, das schließt dann hier ab mit Richard Bennett, der, wie ihr wisst, 22 Jahre römisch-katholischer Priester war und sein Zeugnis habe ich auf meinem Kanal hochgeladen. Schaut euch das an. Joggler66 von Stunde der Wahrheit meldet sich ab und wünscht euch noch einen schönen Tag weiterhin und dass Gott euch behüten möge auf all euren Wegen und dass Gott euch auch segnen möge und dass ihr auf dem schmalen Pfad der Erkenntnis, der schmale Pfad, der zu Jesus führt. Jesus, der Weg, das Leben und die Wahrheit und der einzige Weg, außer dem niemand zum Vater kommt. Zu ihm gehört ihr und dass ihr ihm folgt. Bis zum nächsten Mal. Joggler66 meldet sich ab und sagt Tschüss.